Frisch auf, ihr großen Brüder mein, lasst uns einmal fein lustig sein. Bereit zu Papstes Heiligkeit, des wollen wir haben gute Zeit. Sag, sag, sag, sag, frisch auf, ihr Brüder, kommt ihr heute noch morgen wieder. Schenk ein das gute, frische Bier, dasselbe wollen trinken wir. Gerbt bereit in seiner Andacht hin, über Feld und über Wiesen grün. Sag, sag, sag, sag, frisch auf, ihr Brüder, kommt ihr heute am Morgen wieder. Trink aus das gute, frische Bier, in Hals hinein nach Hofmann mir. Gerbt bereit. Ihr holt uns allen in Nulgens, wir haben noch Zeit zu Pönitenz. Sag, sag, sag, sag, frisch auf, ihr Brüder, kommt wieder heute nach morgen. Sag, sag, sag, sag, frisch auf, ihr Brüder, kommt wieder heute nach morgen.